Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Ausgabe vom Black Stories Podcast. Folge 19 vom Mai 2009. Der Black Stories Podcast wird euch präsentiert von blog.juba.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Black Stories Podcast. Mein Name ist Stefan und wir haben wieder zwei tolle Gäste. Einmal schon dabei gewesen und jetzt wieder Simon und Dirk. Herzlich willkommen. Ja, vom letzten Mal noch. Sind ja wahre Experten. Genau. Ich habe mir wieder den Weg gemacht, zu Simone und Dirk zu fahren und gab lecker Essen. Hm. Also sollte jeder mal vorbeikommen. Er will auch keine Männer sehen. Das hast du jetzt gesagt. Okay, ja, wieder eine neue Black Story und wieder eine Hörergeschichte. Und mal sehen, ob ihr auch diese Geschichte wieder lösen könnt. Letztes Mal hat es ja super geklappt und damit nichts schief geht, hat Simone wieder ihren Zettel und Stift dabei. Ja, wer schreibt, der bleibt. Ja, den Spruch haben wir letztes Mal schon mal gehört. Sollte man ruhig öfter mal sagen. Genau, und wie gesagt, heute eine Hörerstory. Und zwar kann sich Fabio D. schon mal freuen. Deine Geschichte, Fabio, kommt jetzt gleich. Aber vorher müssen wir nochmal die Regeln erklären. Und Simone hat ja letztes Mal super aufgepasst. Und jetzt guckt sie mich mit ganz großen, coolen Augen an. Wird ja euch jetzt noch ich hab so gut wie alles vergessen. Wirklich? Ist schon eine Woche her wieder. Ach so. Ja, dann kannst du uns das bitte nochmal erklären, Stefan? Ja, also diese mysteriösen, morbiden Geschichten, die Black Stories, haben alle einen Titel. Und dieser Titel ist quasi ein Fakt, eine Situation. Und ihr müsst rauskriegen, was dahinter steckt. Also wieso, weshalb, warum, je nachdem. Und über clevere Fragen müsst ihr quasi mich dazu bringen, euch in die richtige Richtung zu leiten. Na? Und ihr müsst die Fragen so stellen, dass ich sie nach Möglichkeit mit Ja und Nein beantworten kann. Ja. Weil ich bin euer Gebieter. Ja, oh. Stefan. Genau. Richtig. Die werden gehorchen. Danke. Ja, und ich denke mal, damit ist alles klar. Und wollen wir einfach mal keine Zeit verlieren. Legen wir los. Einfach direkt gleich. Jetzt kommt die Hörerstory von Fabio D. Und die Geschichte des heutigen Podcasts lautet: Hätte Paul sich an die Vereinbarung gehalten, wäre Tobias noch am Leben. Was ist passiert? Und jetzt seid ihr dran. Tobias ist tot. Richtig, das kann man daraus schließen. Also das stimmt schon mal. Die Frage ist jetzt, wer ist Tobias? Und ich habe mir gerade noch mal die Geschichte durchgelesen hier und ich kann nur so viel sagen, es wird sehr traurig. Oh. Sag mal noch mal die Überschrift, bitte. Also der Titel ist: Hätte Paul sich an die Vereinbarung gehalten, wäre Tobias noch am Leben. Kennen sich Paul und Tobias? Ja. Sind das Freunde? Im übertragenen Sinne, ja. Kennen die sich von der Arbeit? Nein. Okay, also privat. Ja. Das ist ein sehr süßes Beispiel, weil hinterher wirst du wissen, wo ich lache. Ob die sich von der Arbeit kennen. Schön, ich lache dann mit. Ja. Kennen die sich dann aus dem Chat? Nein. Auch sehr lustig in dem Zusammenhang. Wohnen Paul und Tobias in derselben Stadt? Ja. Okay. Das ist in Deutschland. Das steht hier nicht, aber ich denke schon. Ist Tobias ein Nachbar von Paul? Nein. Okay, also so nah sind sie nicht. Trat der Tod in der Freizeit auf? Ja. Puh. Simone haut ja hier Fragen. Auch nicht. Weiter so. Hätte Paul sich an die Vereinbarung gehalten, wäre Tobias noch am Leben. War ein Dritter am Tod? Also. Was verstehst du unter einem Dritten? Ein Auto oder ein Mensch? Also, Mensch war es nicht. Okay. Ein Auto auch nicht. Aber wenn man es so schon formuliert, dann war etwas Drittes dran beteiligt. Okay. Trat der Tod von Tobias ein, wo Paul dabei war? Nein, auf keinen Fall. Tobias war nicht dabei. Umgekehrt, Paul war nicht dabei, als Tobias starb. Merkt ihr das? Weil damit weißt du automatisch auch dann später einen anderen Fakt. Starb Tobias alleine? Ja. Oh. Schon traurig. Ja, wer ist Tobias? Ein Mann oder ein Junge? Nein. Opa? Nein. Ist es ein Mensch? Das kam synchron, ja, das war gut. Nein, es ist kein Mensch. Okay. Schon mal eine wichtige Information für euch. Es ist kein Mensch. Jetzt wisst ihr auch, warum die sich nicht von der Arbeit kennen. Ein Tier. Richtig. Ein Hund. Haustier. Nein. Ein Haustier ist auch richtig, Dirk. Was gibt es für Haustiere? Eine Sau. Eine Sau? Eine Katze. Ja, komm, Tobias, du Sau. Ach so. Nein, eine Sau. Hier, ein Schwein. Nein. Katze auch nicht, Dirk. Meerschweine? Nein. Schaf? Nein. Pferd? Ein Hase? Esel? Ein Hase. Dirk. Ein Hase. Den richtigen Riecher gehabt, genau. Ja, das ist ja fast Ostern. Tobias war ein Hase. Ja, aber in dem Zusammenhang ist das etwas makaber. Ein Hase. Hat Paul den Hasen nicht gefüttert? Doch, garantiert. Vereinbarung. Sage ich jetzt einfach mal. Woher kommt die Vereinbarung von seinen Eltern? Was kommt was? Woher kommt die Vereinbarung? Paul hat ja noch eine Vereinbarung einzuhalten. Nee, er kann nur mit Ja oder Nein. Ja, kommt der Geld. Pass auf. Ja, Doppelsatz. Achtung, Simone sagt was. Knaller? Hatte Paul die Vereinbarung mit Tobias geschlossen? Oder mit einem anderen Part? Familienmitglied. Paul? Tobias? Nee, Paul hat die Vereinbarung mit Tobias? Die Frage anders, heißt doch, hätte anders. Paul... Ist Tobias gestorben, weil er nichts zu essen bekommen hat? Nein, das hatten wir schon gesagt. Nee, meine Frage war, das heißt, die Überschrift heißt, hätte Paul sich an die Vereinbarung gehalten? Ja, wäre Tobias noch am Leben. Richtig. Also welche Vereinbarung? Ja, eine Vereinbarung zwischen Paul und Tobias? Hast du mit deinem... Wählen Sie dich eine Vereinbarung? Ja. Achso. Ein konkludentes Handeln. Das bedeutet, ich muss ihm nicht sagen, dass ich ihn jetzt so lieb habe, sondern er weiß es, weil ich ihm jeden Tag Futter gebe. Achso. Ist wie mit du. Psst. Okay. Ja, nein, also auf jeden Fall hatte Paul die Vereinbarung nicht mit Tobias, sondern wegen Tobias gab es eine Vereinbarung. Achso, er sozusagen... Hat er die Auflage von seinen Eltern bekommen? Ja, das wollte ich gerade fragen. Jetzt hast du mir mein Ja gestohlen. Ja. Ja. Musst du meinen Dirk jetzt einen Strich machen. Ja. Ihr seid auf der richtigen Spur. Also zusammen haben die Eltern gesagt, Paul, du kriegst einen Hasen, wenn du jeden Tag schön deine Hausaufgaben machst. So in die Richtung, aber nicht so. Und der Hase war schon da. Tobi oder Tobias, so. Der war schon da. Sozusagen, die Eltern haben zu Paul gesagt, du darfst den Hasen behalten, wenn du deine Hausaufgaben weitermachst. Man gibt keine Tiere weg. Das müssen wir mal sagen, weil es hören ja auch viele Kinder zu. Okay. Tiere soll man lieb haben, die soll man nicht weggeben. Dann soll man sich keine halten. Weise Worte. So ist es. Wer schreibt, der bleibt. Ja. Was war es für eine Vereinbarung? Worum ging es da? Und ist Paul ein Kind? Da gehe ich jetzt mal von aus, ja. Er geht noch zur Schule. Die Vereinbarung handelte sich um die das Art der Pflege, wie Tobias, muss man deutlicher schreiben, wie Tobias gehalten werden sollte. Naja, also es ging ja um Tobias, das haben wir festgestellt. Ja, ne? das ist Vereinbarung. Klar. Das heißt, irgendwas ist immer mit Tobias, wenn irgendeine Bedingung vielleicht erfüllt ist, oder keine Ahnung. Genau, wenn Paul eine 1 in Englisch hatte? Es hat nichts mit der Schule zu tun. Hat nichts mit der Schule zu tun, okay. Wenn Paul abnimmt? Nein. Damit hat es auch nichts zu tun. Aber interessante Gedankengänge, die Simone so hat. Ja. Ich bin auf eure Kinder mal gespannt. Was? Das gehört nicht hierher. Das ist aber eine andere. Das schneide ich aus. Das ist ja jugendfrei. Nicht Schule. Aber die Vereinbarung war schon mit den Eltern. Aufisst. Genau. Also. Was hat man denn so als Kind oder? Na, Aufgaben. Man muss was erledigen im Haushalt. Man muss irgendwie Müll wegbringen. Ja, aber damit hat es eher weniger. Und was mit Sport? Es hat eher was mit Freizeitvergnügen. Sport. So, nicht mit Sport. Dass er rauslässt zu seinen Schulkameraden. Mit Sport. Paul, was macht der Paul in seiner Freizeit? Hat es irgendwas mit Erfolgen in der Freizeit zu tun? Nein. Er spielt Fußball. Nein. Eishockey. Nein. Kein Sport. Handball. Darum geht's nicht. Kein Sport. Er spielt Skat. Nein. Steht hier zumindest nicht. Hat er eine Denkaufgabe als Sport? Wie alt ist Paul? Das Alter steht hier nicht, aber nach dem, worum es hier in dem Beitrag geht, ist es ein normales Kind. Hat er Geschwister? Das steht hier nicht. Ist Paul? Nee, interessiert ja nicht. Freizeit. Hat es was mit Einkaufen zu tun? Nein. Shoppen? Nein. Das stimmt, ist auch ein Junge. Freizeit und Sport. Völlig unrealistisch, dieser Gedanke. Freizeit und Sport. Aber nee, es war schon der richtige Ansatz. Es ist ein Junge. Du, womit hast du früher gespielt zum Beispiel? Matchbox. Nein, das ist es nicht. Hier, Kugeln. Hallo? Nein. Stimmt, das war Icke. Ja. Das macht man auch nicht. Was passiert? Ein Glück. Ja, was hat man denn? Womit spielt man denn, Dirk? Enttäusch mich nicht. Mit Lego. Murmeln, mit man hier draußen Gummilatze. Nein. Gummihopse. Man geht mit einem Hund Gassi zum Beispiel. Nein. Er hat doch ein was. Ach ja, ein Hase. Genau. Man geht auch mit einem Hase mal Gassi, das kenne ich ja. In dem Fall auch nicht. Der Hase. Was. Was muss man denn beachten, wenn man einen Hasen hat? Fliegen. Der braucht füttern. Auslauf und der braucht Streicheleinheiten. Das auch, ja. Muss gefüttert werden. Ja. Er muss sauber gemacht werden. Ja. Man muss Essen für ihn kaufen, Heu. Zum Beispiel, aber darum geht es hier überall nicht. Man muss mit ihm reden, man muss mit ihm schmusen. Ja, muss man. Nein, aber er versucht das dann mal zusammen rauszukriegen. Der Hase, Tobias und Paul mit seinem Hobby, was macht er in seiner Freizeit? Er macht keinen Sport, das wissen wir ja schon. Also ob er es macht, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er es macht, aber es steht hier nicht. Es tut nichts zu sagen. Ja. Ist Paul alleine daran beteiligt? Ja. Womit spielen denn Jungs? Leute. Er schießt. Nein. Nee, nicht. Spielen mit Fahrrädern oder in der Freizeit. Ja, aber denk mal nicht an draußen, sondern an drin. Computerspieler. Auch, aber nicht. Wände bemalen. Nein. Aha, wir sind also schon mal in der Wohnung drin. Genau. Es ist in der Wohnung passiert. Langsam bin okay, das grenzt ja schon mal ein. Er malt was. Nein. Freizeit und Wohnung. Ja. Also wirklich, ich bin enttäuscht. Womit spielt er? Womit spielt man als Monopoly? Garantiert nicht mit Puppen. Mit Autos. Autos, Matchbox. Ja, so ähnlich. Manu. Ich bin nicht an seine Vereinbarung. Ich stehe gerade mächtig auf der Leitung. Hat das damit zu tun, wo Paul seine Freizeit verbracht hat? Genau, in welchem Wohnung? In der Wohnung. Ja, es geht um. Hat es damit zu tun? Im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, im Kinderzimmer. Das kann überall sein. In der Wohnung. Also es hat aber nicht unbedingt Regel damit zu tun, dass Paul an einem Ort war, wo er nicht hin durfte in der Wohnung. Tobias war letztendlich an einem Ort, wo er nicht hin durfte. Ach. Oder hin sollte. So also ich kann nur sagen, mein Meerschwein damals hat immer die Kabel angefressen. Sehr gut. Und wie jetzt? Sehr gut für also mich oder sehr gut für deine Story? Also für dein Meerschwein nicht gut, aber... Genau, und da ist er ein Stromkabel und Rums hat sie gemacht. Ja, und eigentlich könnte ich sagen, dass das schon die Lösung ist, aber ihr müsst mir jetzt ein paar Fakten bringen. Womit hat der Paul gespielt? Mit der Telefonsteckdose. Nein. Paul hat... mit Kabel. Ein Junge, womit spielt ein Junge? Und jetzt werden sich alle Hörer schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ihr kommt nicht drauf. Nee. Womit spielt er mit irgendwas Strom? Ist ein Keyboard oder? Ihr habt es nicht. Wir haben es nicht. Ich sag mal so, ich hatte es auch an meiner Wand hin. Ein Poster? Nein. Ein Poster auch, ja. Eine Uhr? Nein. Ein Dartspiel? Ah, nein. Der arme Hase. Er stand zufällig dazwischen. Entschuldigung. Oh. Ja, du, womit spielen Jungs? Mit ferngesteuerten Autos oder sowas. Mhm. Ja, auch, aber es ist ja so ähnlich. So ähnlich. Geht schon in die richtige Richtung. Ferngesteuerte Autos, Autos, ja. Ferngesteuert nicht. Es ist so einfach, ihr werdet nachher... Ja, lachen vor Glück. Was gibt's wahrscheinlich, ihr werdet euch in den Arm liegen. Was gibt es denn noch schöner? Also ich kenne keinen Jungen, der so spielt. Spielzeug. Garantiert, dein Neffe. Lego. Lego. Neffe wird es garantiert auch später. Nicht Lego. Duplo. Kann man auch mitspielen, aber nein, was ganz anderes. Also, womit spielt ein Junge? Ja, mit dem Fußball. Auch, aber in der Wohnung zum Beispiel. Ja, dann erst recht schön Scheiben kaputt. Ist das Spielzeug, womit er spielt, ist das an Strom angeschlossen? Richtig. Okay. Schön. Ja, damit spielst du, aber nicht der Junge. Oder anders gesagt, jetzt allgemein, Jungs, wofür interessieren sie sich? Autos, Fußball. Ja. Wir schießen immer. Schießfilme und so. Nee. Elektronischer Kicker. Also elektronisch ist es. Computer. Nein. So ein... Ihr kommt einfach nicht drauf. Kann man das an- und ausmachen? Also... Ja, ich gucke jetzt auf meine Uhr und in den nächsten 5 Minuten lasse ich euch noch und dann sage ich es. Also man kann dieses Gerät an- und ausmachen. Ja. Eine Lampe? Nein. Nee, ist kein Spielzeug. Genau. Man spielt eine Spitzerlampe. Eine Wunderlampe. Hätte Paul sich an die Vereinbarung gehalten, wäre Tobias noch am Leben. Das ist die Geschichte. Also irgendwas hat Paul angemacht und in dem Fall hat es Rums gemacht und Tobias hing ja am Kabelsalat und da hat es auch nochmal Rums gemacht. Hat Tobias? Nee. Grob Tobias gesagt schon, ja. Tobias ist der Hase, der arme Hase. Wir haben ja schon festgestellt, lag das Spielzeug auf dem Boden oder das Kabel auf dem Boden, wodurch Tobias... Also letztendlich, ihr sagt total richtige Sachen. Aber wir wissen noch nicht, wie das Spielzeug heißt. Genau. Du willst jemanden anrufen, womit spielen Jungs? Das kommt dir sofort am Telefon, sagt dir einer. Ach, deine Schwester an. Womit spielen Jungs? Das wäre doch mal ein Carrera-Bahn. Nein, ist ja Autorennbahn, nee. Autorennbahn. Aber es geht schon in die richtige Richtung. In die richtige Richtung. Ah, was ist denn im Bereich, was mit Strom ist? Nicht gedacht, dass so ohne Probleme sind. Ich weiß gar nicht, ob du sowas bei dir zu Hause hattest. Ja, das zeigt dir, wenn ich spiele. Eisenbahn. Eisenbahn. Oh. Ein Junge spielt mit einer Eisenbahn. Stimmt doch, oder? Ja. Ja, siehst du. Hat die auch in eine elektrische Eisenbahn. Sag, guck mal an. Das war eine schwere Geburt. Ich hatte TT. Aber ist egal. Und jetzt ordnet bitte die Fakten und dann sagt mir die Lösung. Der hat also da sein großes Spielzeug Eisenbahnland gehabt und hat das Meerschwein, Quatsch, den Hasen, irgendwo rumgesetzt. Nein. Nee, falsch. Jetzt ich. Ja. Er hat seine Eisenbahn aufgebaut am Boden. Ja. Hat gespielt und das Meerschwein oder Hase ist über den Boden gehoppelt und hat die Stromleitung angeknabbert und ist dadurch hat er durch einen Schlag gekriegt. Richtig, aber... Aber es was welche Vereinbarung? Die Vereinbarung war, dass er die Eisenbahn nicht auf dem Boden aufstellen durfte. Nee, genau verkehrt rum erklärt. Nicht auf dem Tisch? Nein. Was war die Vereinbarung? Du spielst nur, wenn der Hase nicht draußen ist. So ungefähr, ne? Oh. Also ich lasse es mal gelten. Sehr gut, also ich habe sehr viel Spaß gehabt. Und ich sage euch mal die Lösung. Also wie gesagt, ist sehr tragisch. Ne? Tobias ist Pauls Hase. Paul hat mit seiner Mutter vereinbart, wenn er mit seiner elektronischen Eisenbahn spielt, muss er seinen Hase einsparen. Normalerweise tat er das auch immer. Nur an diesem Tag war ein Freund von ihm da und er vergaß seine Pflicht, seinen Hasen einzusperren. Schließlich fand er den Hasen tot in seinem Zimmer. Ja, der das Kabel der elektrischen Eisenbahn angeklammert hat. Und dabei erlebt er einen Stromschlag und starb. Es war sehr tragisch. Aber aus dem Leben. Absolut realistisch. Ich kann es nur bestätigen. Ja. Soll passieren. Eine sehr schöne Geschichte von Fabio D. Und deshalb kriegt Fabio ein Kartenspiel der Backstories Edition. Schöne Grüße. Schön, Fabio, hast du schön gemacht. Genau. Kinder, wissen nicht mehr, dass ich eine Eisenbahn hatte. Schön mit dir. Ich habe leider keinen Bruder, deswegen kann ich da nicht mitreden. Aber das ist das Spiel. Ich wette, hättet ihr euch die Folge angehört, hättet ihr sofort Eisenbahn gesagt. Nee. Das ist. Nein. Meinst du nicht? Ich glaube schon. Das ist halt, das macht den Reiz. Alle Väter spielen mit einer Eisenbahn und die Jungs dürfen zugucken. Ich hatte auch eine. Nur du oder musstest du teilen? Wir hatten sogar eine Platte, wo wir die Puffer haben. Meine Schwester nur die Drogen. Aber wir hatten zwei Trafos, jeder hatte einen. Der eine vor und der andere zurück. Nee, nicht so. Die kann man ja getrennt schalten. Ja, sehr schöne Geschichte und ja, wenn auch ihr uns eine Geschichte schicken wollt, jetzt wird Dirk das mal machen. Der kennt sich ja mittlerweile aus, hat beim letzten Mal zugehört. Und er wird euch jetzt sagen, wie ihr euch an uns wenden könnt mit eurer Geschichte. Bitte nur. Also, am meisten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr euch elektronisch bei uns meldet. An blog@juba.de. Da schreibt euch dann der Stefan vielleicht zurück, wenn er nett wart und was schön geschickt habt. Oder wenn ihr einfach nur einen Internetkaffee gesucht habt und schnell mal mitschreiben wollt, der könnt auch auf unserem Kontaktformular auf der Homepage könnt ihr euch kurz einklinken, schickt euch euer, was euch gerade eingefallen ist, schickt uns das einfach. Ihr könnt uns natürlich auch einfach kommentieren, dass ihr einfach sagt, so, ich habe doch was viel Besseres oder so. Einfach her damit. Ihr könnt uns natürlich auch anrufen, worum ihr seid. Wir sind in Berlin, 030 20 23 68 03. Sehr schön. Wir würden uns freuen. Sehr gut. Und da habe ich noch zwei Anmerkungen, weil die Erfahrung hat gezeigt, es ist zwar gut und schön, wenn ihr die Kommentarfunktion benutzt in den Beiträgen, aber es bringt nichts, weil ihr müsstet ja auch die Lösung da schreiben und dann würdet ihr sofort jeder sehen. Also nutzt lieber das Kontaktformular und vergesst bitte nicht, die Lösung zu schicken, denn wir haben auch einige Anfragen ohne Lösung. Wir haben die Lösung vorher nicht gewusst. Genau. Also, hat man die gemerkt? Das war ja sehr gut geschauspielert. Ne? Also natürlich ist das so. Und wie gesagt, wenn ihr auch wollt, dass wir mal zu euch kommen, dann meldet euch an. Puh, Schweiß. Dann gibt es nämlich Merchandising-Artikel vom Moses Verlag. Ja, habe ich jetzt noch vergessen? Ich überlege. Nein, ich habe nichts vergessen. Damit können wir die Sendung beenden. Wir hatten sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Ja. Ja, und, mit wir, euch genau. Beim Zuhören. Und wir gehen jetzt mit der elektrischen Eisenbahn spielen. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Monat. Tschüss. Der Black Stories Podcast bei blog.juba.de. Jeden Monat neu. Eisenbahn. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf blog.juba.de.